auch. Lokale sollen wieder aufmachen und zwar ab 1. April. Erstmal nur draußen und wenn hier alles gut geht, dann auch innen. Auch bei den Kontakten sollen wieder größere Treffen möglich sein, auch mehr Mannschaftssport im Freien. In Deutschland sind zum ersten Mal Corona-Selbsttests zugelassen worden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat 3 Produkte genehmigt, die bald jeder kaufen kann. Dietmar Dörner. Die Anwendung aller 3 Tests soll einfach sein. Es reicht ein Abstrich im vorderen Nasenbereich, so das Bundesinstitut. Damit sind diese Tests einfacher durchzuführen als die bisherigen Tests, bei denen Proben tiefer im Rachen oder tiefer in der Nase vorgenommen werden müssen und nur von Fachpersonal durchgeführt werden darf. Bis heute sind beim Bonner Bundesinstitut über 50 Anträge auf eine Sonderzulassung für Selbsttests gestellt worden. Ein wichtiges Kriterium für die Zulassung ist laut Institut eine einfache und sichere Anwendung, sodass Corona-Infektionen direkt und fehlerfrei angezeigt werden können. Dem deutschen Wald geht es wieder schlechter. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgelegt hat. Danach sind nur noch 21% der Baumkronen ohne Schäden. Das ist der schlechteste Wert seit 1984. Außerdem steige die Zahl der abgestorbenen Bäume. Die Perspektive: Die Wälder sollen umgebaut werden, um sie an den Klimawandel anzupassen. Das Bundeskabinett hat die Reform der Finanzaufsicht BaFin auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal, dass die Aufsichtsstruktur effektiver und effizienter werden und der BaFin-Chef mehr Kompetenzen bekommen soll. Die BaFin war in die Kritik geraten, weil ihr der mutmaßliche Milliardenbetrug beim Finanzdienstleister Wirecard jahrelang nicht aufgefallen war. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Grünen und der Handelsverband HDE haben vorgeschlagen, unverkaufte Kleidung zu spenden. In ihrer gemeinsamen Initiative kritisieren sie aber zu hohe Abgaben für Spenden. Aus Berlin Andreas Reuter. Dabei allerdings müssten die Einzelhändler sogar noch draufzahlen, kritisiert der HDE. Denn für Ware, die sie spendeten, müssten sie gleichwohl Umsatzsteuer bezahlen. Paritätischer Wohlfahrtsverband, HDE und die Grünen forderten darum heute gemeinsam, diese Umsatzsteuerpflicht für Spenden schnellstens abzuschaffen. Und zwar nicht nur übergangsweise für die Zeit der Corona-Krise, sondern auch auf Dauer. Es ist der bisher größte Kokainfund in Europa. Im Hamburger Hafen hat die Polizei 16 Tonnen des Rauschgifts gefunden in 3 Containern aus Paraguay. Das Koks steckte in Blechdosen, die eigentlich Spachtelmasse enthalten sollten. Durch die Ermittlungen ist die Polizei in Antwerpen in Belgien auf weitere 7 Tonnen Kokain gestoßen. Ein 28-Jähriger aus den Niederlanden soll verantwortlich sein. Er wurde festgenommen. Das waren die Nachrichten. Die Verkehrslage. Und da bitte Vorsicht, auf der A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen der Überleitung Offenbach und Frankfurt Süd liegen mehrere Matten auf der Straße. Vorsicht bitte auch auf der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Heppenheim und Bensheim liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auf der A7 Kassel Richtung Fulda, denn zwischen Guxhagen und Melsungen liegt noch immer das Taxischild auf der Straße. Und weiter geht's auf die A5. Heidelberg Richtung Darmstadt. Zwischen Dossenheim und Hirschberg 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Der Verkehr wird hier über die Standspur geleitet. Dauert ungefähr ein Viertelstündchen länger als sonst. Und die A7, Fulda Richtung Kassel. Zwischen der Raststätte Großenmoor und Niederaula 9 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Aber gute Nachricht, die Unfallstelle ist inzwischen geräumt. Sollte also bald wieder ein bisschen flotter laufen. Allen unterwegs. Gute und sichere Fahrt. Das Wetter für Hessen. Viel Sonne heißt das und es wird warm, fast schon sommerlich, mit Höchstwerten bis 21 Grad. Heute Nacht kühlt es runter auf 9 bis 0 Grad und in Bodennähe bilden sich Nebelschwaden. Wenn die sich morgen verzogen haben, wird es nochmal sonnig und warm mit Werten bis 20 Grad. Am Freitag dann anfangs freundlich, später wolkig mit etwas Regen und Temperaturen bis maximal 14 Grad. Wird also wieder ein bisschen angemessener für die Jahreszeit. Hier ist HR1 mit Marion Kucheni. Ja, schöne Mittagspause mit Smokey, Amy Winehouse und Phil Collins. Und das Schöne ist, die haben alle in ihrem Radio Platz und können ganz dicht an ihr Ohr rücken. Und es ist kein Abstandsproblem. Einfach gute Musik. HR1, genau meins. Schön, dass Sie dabei sind. genau meins. Menschen stehen bunt verkleidet, fröhlich am Straßenrand, freuen sich über die schön dekorierten Wagen und die Fußgruppen. Es ist Rosenmontag und eigentlich ist das ein Tag zum Feiern. Aber plötzlich wird aus der Freude ein grauenhafter Schrecken, als nämlich ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Auto in die Menge rast und dabei viele Menschen verletzt. Viele der Betroffenen leiden noch immer unter den Folgen dessen, was geschehen ist vor einem Jahr. Im nordhessischen Volkmarsen. Und die schrecklichen Bilder von damals sind noch immer vielen im Kopf. Ich war total geschockt, weil das hier direkt in der Nähe ist. Und das war ja sehr schrecklich alles. Über 150 körperlich und seelisch Verletzte. Auch viele Kinder waren unter den Opfern. Dabei sollte es ein fröhlicher Nachmittag werden mit Bonbons, Konfetti und dem lauten Schurri, dem karnevalistischen Ruf in Volkmaßen. Wir sind losgegangen, wollten ganz normal Karneval feiern, haben überlegt, an welche Ecke wir uns jetzt hinstellen können, damit ich mit meiner Tochter halt nochmal schauen kann. Glücklicherweise haben wir Bekannte getroffen und sind in eine andere Richtung gegangen. Ja, sonst hätten wir halt direkt da gestanden. Nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo das Auto gegen 14.45 Uhr in die Zuschauermenge fuhr, stand Friedrich Engemann. Wer nicht zur Seite springen konnte, wurde erfasst, prallte gegen das Fahrzeug, wurde durch die Luft geschleudert oder mitgeschleift. Die Motordrehzahl wurde erhöht, hat nochmal richtig Gas gegeben. Kurz danach, Totenstille und nach weiteren Sekunden war ein Aufschrei. Die Leute sind durcheinander gelaufen und zu dem Fahrzeug hin. Wie ein Wunder wurde niemand tödlich verletzt. Viele Opfer aber leiden bis heute, weiß Dr. Andreas Wiggers. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hat Opfer behandelt. Seelische Wunden seien meist schwer zu heilen. Typische Symptome nach dem Erleben einer solchen Amokfahrt können innere Unruhe, Schreckhaftigkeit, das Wiederaufkommen von Bildern und Erinnerungen an das Ereignis sowie Ängste und Panikattacken sein. Nach der überregionalen Alarmierung waren rund 50 Rettungsfahrzeuge, ein Dutzend Notärzte, drei Rettungshubschrauber, hunderte Aktive von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Teilweise erst Tage, Wochen oder sogar später nach der Amokfahrt haben sich Menschen gemeldet und über ihre Probleme berichtet, bestätigt auch Volkmarsens Bürgermeister Hartmut Linnekugel. Dieser Anschlag hat ja niemand in der Form so mitgerechnet und dann die Ausmaße sieht unfassbar und ich habe täglich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. In der kleinen Stadt, in der man sich kennt und sich auch nach dem 24. Februar trotz Corona gegenseitig gestützt und unterstützt hat, in Volkmarsen hat sich die schreckliche Amokfahrt in das Gedächtnis der Menschen wie nichts anderes vorher eingebrannt. Es gibt da mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, die das noch sehr viele Jahre verfolgen wird und die vielleicht auch nicht mehr diese Leichtigkeit und diese Freiheit leben können. Ein Jahr nach der Amokfahrt von Volkmarsen. Thomas Korte war das für hr1. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard. Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living there. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want. 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said, I know how to help. I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where. next door to Alice. HR1. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas. Aus der Zeit, als der Kalte Krieg noch Realität gewesen ist, 1983. Nena, 99 Luftballons. Sie haben es eben schon in den hr1-Nachrichten gehört. In Hamburg haben Zollfahnder 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Das ist der größte Kokainfund aller Zeiten in Deutschland und in Europa. Auch weltweit betrachtet handelt es sich bei dem Fund um eine Rekordmenge. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter nannte den Drogenschmuggel ein gigantisches Sicherheitsproblem. Angesichts immer weiter wachsender Sicherstellungsmengen forderte Fiedler die Bundesregierung dazu auf, Zoll und Polizei besser auszustatten. Der neue Rekordfund müsse ein Weckruf sein, so Fiedler weiter. Tja, 16 Tonnen Kokain. Hamburger Zollfahnder haben den größten Drogenfund aller Zeiten, in Europa sogar, sichergestellt. Benedikt Strunz war das für HR1. Gut informiert am Mittag. HR1, genau meins. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. verdienst keine Freunde. Wie kann man nur so hässlich sein? Ich reiß dir deinen Kopf ab. Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Doch jeder dritte Jugendliche ist schon Opfer von Hate Speech geworden. So wie Malte. Da hat sich dann so ein richtiger Hate mir gegenüber breit gemacht. Und oftmals fühlt man sich dann wirklich auch, als verdient man Liebe nicht. Was wahnsinnig traurig ist und überhaupt nicht stimmt. Aber man fühlt sich so. Also ich habe mich so gefühlt. Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass. Seid alle dabei unter telekom.com/gegen-Hass-im-Netz. Du gehst nicht spazieren, du gehst in Gang 13. Denn du hast die Hornbach-Möglichkeiten. Als Profikunde kannst du mit deinem Gewerbeschein bei uns im Markt einkaufen. Unser Profiteam steht dir vor Ort und telefonisch zur Seite. Aktuelle Infos zu allen Möglichkeiten findest du auf hornbach.de. Wer nachts gut schlafen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 13.30 Uhr. Hier ist hr1, die Nachrichten. Und alles, was wichtig ist, hat Volker Kinkel. Hessen plant weitere Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen. Ministerpräsident Bouffier hat bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, Geschäfte und Restaurants sollten stufenweise wieder öffnen dürfen. Außerdem solle nach und nach wieder mehr Vereinssport möglich sein. Bald kann sich jeder in Deutschland selbst auf Corona testen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat 3 solcher Selbsttests jetzt zugelassen. Sie sollen in den nächsten Tagen schon angeboten werden. In Deutschland sind seit Mitte der 80er Jahre noch nie so viele Bäume abgestorben wie im letzten Jahr. Das steht im Waldzustandsbericht, den Agrarministerin Klöckner in Berlin vorgestellt hat. Betroffen sind vor allem Fichten. 4% von ihnen gelten als abgestorben. 2019 war es nur 1%. In Stauffenberg bei Gießen sucht die Polizei Zeugen. Sie hatte gestern Abend im Stadtteil Daubringen einen 70 Jahre alten Mann tot auf der Straße gefunden, nachdem Anwohner einen Streit gemeldet hatten. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus und hat nach eigenen Angaben auch jemanden festgenommen. Das waren die hr1 Nachrichten. Verkehrslage. Eine Meldung für die A5 Heidelberg Richtung Darmstadt. Zwischen Dossenheim und Hirschberg 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Der Verkehr wird im Moment über die Standspur geleitet. Dauert ungefähr ein Viertelstündchen länger als sonst auf diesem Streckenabschnitt. Allen unterwegs. Gute und sichere Fahrt. Das Wetter für Hessen. Sonnig. Genießen Sie jeden einzelnen Strahl. Warm wird es auch mit Werten bis 21 Grad. Das ist im Grunde fast schon Februarsommer. Ja. Heute Nacht wird es aber wieder Herbst. Vielleicht sogar Winter, 9 bis 0 Grad, die Tiefstwerte. Dazu wabern die Nebelschwaden in den Tälern. Morgen, wenn sich das verzogen hat, wird es nochmal sonnig und warm mit Werten bis 20 Grad. Und Freitag dann anfangs freundlich, dann wolkig, dann wird es wieder ein bisschen nass mit Werten bis 14 Grad. HR1 ist hier am Mittwochmittag mit Marion Kucheni und Mann, was war das schön? Wir sind in der ersten Liga! Ja! Mensch, 2004 war das, der Kloppo. Der Jürgen Klopp hat Mainz 05 in die Bundesliga, in die erste Liga geführt. Ah, das lässt das Fanherz höher schlagen. Und 20 Jahre ist der Mann jetzt Trainer. 20 Jahre und angefangen hat alles bei Mainz 05. Wir erinnern uns gleich nochmal dran nach Bob Marley und Elton John. Einfach gute Musik. HR1, genau Mainz. Kind of thing just It gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in the breeze. And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. No, I don't wanna go on to you like that. One more set of boots on your welcome mat. You're just a half a quitter. Genau meins. Jürgen Klopp, hat einen festen Platz im Herzen jedes Mainzer Fußballfans, denn er war der Mann, der die 05er 2004 in die Bundesliga gehievt hat. Und seine Trainerkarriere, die begann am Rosenmontag vor 20 Jahren, als de Klobbo bei Mainz 05 über Nacht vom Spieler zum Coach geworden ist. Und damals begann auch seine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. The best coach for FIFA Football Awards is Jürgen Klopp. Zweimal hintereinander zum Welttrainer gewählt. Aktuell gilt Jürgen Klopp als Bester seiner Zunft. Los ging alles an Rosenmontag 2001. Jürgen Klopp wird von 05-Manager Christian Heidel überraschend vom Spieler zum Trainer befördert. Das war damals die pure Verzweiflung. Das Damoklesschwert des möglichen Abstiegs schwebte über uns und dementsprechend war die Stimmung. Klopp rettet Mainz 05 vor dem Zweitliga-Abstieg und nimmt danach Anlauf in Richtung Liga 1. Im dritten Versuch klappt's. Wir sind in der ersten Liga! Wir, Bundesliga, die brauchen uns nicht, die warten nicht auf uns, die kennen uns gar nicht, aber wir gehen dahin. Der Abschied 2008, wieder so ein emotionaler Moment. Alles, was ich bin, alles, was ich kann, habt ihr mich werden lassen. Alles. Ich hänge auch gerne dieser Zeit ein bisschen nach und es kommt gar nicht so selten vor, dass ich mir alte Videos angucke aus Mainzer Zeiten. Ja, und wenn ich es dann sehe, habe ich immer noch vielleicht auch. Nächste Station Dortmund. Jürgen Klopp wird mit dem BVB zweimal deutscher Meister, holt den DFB-Pokal. Du musst dich der Qualität der Mannschaft anpassen. Du musst deinen Fußball der Qualität der einzelnen Spieler anpassen. Dann war Dortmund natürlich auch so nochmal ein anderes Medienspektakel. Sagen wir so, in Mainz hat mich ganz Mainz gekannt und von Dortmund an dann so mehr oder weniger ganz Deutschland. 2015, der Sprung nach Liverpool. I'm the normal one, maybe, if you want this. Auf der Insel erobert Klopp die Herzen der Fans. Im Sturm. We are ready for a big fight. Let's show them this is Anfield. Come on. Jürgen Klopp gewinnt erst die Champions League, dann nach 30 Jahren für die Reds erstmals wieder die englische Meisterschaft. Es ist die bisherige Krönung seiner Trainerkarriere. Es tut mir immer total schwer, sowas zu sagen, weil es auch nicht irgendwie die Sache nicht so richtig trifft. Die Zeit in Mainz hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Das ist einfach ein ganz wichtiger Weg. 20 Jahre Trainer Jürgen Klopp. Wie es weitergeht, das ist noch offen. Wish you a wonderful night. Thank you very much. See you all. Jürgen Klopp, de Klobbo, seit 20 Jahren Trainer und angefangen hat alles bei Mainz 05. Felix Manzel war das für HR1. Und hier ist Sheryl Crow. If it makes you happy. HR1 am Mittwochmittag. Store jungles. Einfach gute Musik. Einfach gute Musik. HR1. Zur Nachtschicht ist noch ein bisschen hin. Davor gibt's den Filmmittwoch im Ersten. Und in dieser Reihe erleben wir heute die großartige Senta Berger in Martha und Tommy. Heute früh war sie bei uns zu Gast im Interview bei Thomas Koschwitz. Und der hat sie gefragt, was sie denn an der Figur der Martha, die sie spielt, so spannend fand. Sie gilt als die große Nachbarhilfe oder Kümmerin sozusagen für das ganze Viertel. Aber die andere Seite ist eben, dass sie über den Verlust ihrer Tochter niemals hinweggekommen ist. das sehr gut verstecken kann unter dieser Maske der Heiterkeit, aber in Wirklichkeit daran denkt, einen Abschied zu nehmen von dieser Welt. Und das ist natürlich sehr interessant für eine Schauspielerin zu spielen, wenn das eine gesagt wird und drunter liegt aber das andere. Ja. Und dann ist es eben die Geschichte von einer, Sie sagen so höflich, älteren Frau, also sie ist schon eine alte Frau eigentlich. In unserer Gesellschaft ist man ja schon, glaube ich, ab 65 alt, die auf ein Brüderpaar trifft. Und die haben auch ein Geheimnis. Und das interessiert die Martha. Und die erkennen sich in ihrer jeweiligen Traurigkeit. Und das hat mich interessiert und darum wollte ich diese Geschichte miterzählen. Ah, das sagt sie so schön, ab 65. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist man schon ab 35 alt. Senta Berger wird nie alt. Senta Berger ist unfassbar, ne? Die feiert am 14. Mai ihren 80. Geburtstag. Und wir wollten natürlich auch wissen, gibt es denn schon Pläne für diesen Runden? Ja, da wissen wir ja noch nicht, wie es weitergeht. Also ich würde natürlich am liebsten nach Wien fahren. Wien ist so schön im Mai, Flieder und Kastanien wie in keiner anderen Stadt. Aber dann müssen wir sehen, wie das mit Corona weitergeht. Ne? Na, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Senta Berger, heute Abend können wir sie im Fernsehen erleben. In Martha und Tommy, 20.15 Uhr im Ersten. Unbedingte Anschauempfehlung. Nothing's wrong.

Dem deutschen Wald geht es wieder schlechter. Das zeigt der Waldzustandsbericht, den Landwirtschaftsministerin Klöckner vorgelegt hat. Danach sind nur noch 21% der Baumkronen ohne Schäden. Das ist der schlechteste Wert seit 1984. Klöckner macht aber auch Hoffnung. Waldbesitzer und Forstwirte bekämen 1,5 Milliarden Euro, um die Wälder besser an den Klimawandel anzupassen. Der Wald ist kann wieder unser bester und größter Mitstreiter werden gegen den Klimawandel. Es geht um wirklich eine Verantwortung, eine Nachhaltigkeit. Wir wollen, dass das, was wir jetzt an Geld auch zur Verfügung gestellt haben, in der Erde Wurzel schlägt. Hessen plant Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen. Ministerpräsident Bouffier nannte bei einer Wahlkampfveranstaltung verschiedene Punkte. So sollten Bekleidungsgeschäfte Termine für einzelne Kunden vergeben dürfen zum Anprobieren. Ab 1. April sollten Lokale zumindest draußen wieder aufmachen dürfen. Außerdem sollten sich wieder mehrere Angehörige aus zwei Haushalten treffen dürfen. Details zu den Plänen will Bouffier morgen Mittag nennen. Die hessische Polizei ist mit Razzien gegen Hass und Hetze im Netz vorgegangen. Zusammen mit der Zentralen Stelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, ZIT. 11 Beschuldigte hatten sie im Visier. Frank Angermund. Die 10 Männer und eine Frau sollen unter anderem die Gewalttaten von Hanau, den Mord an Kassels Regierungspräsidenten Lübcke oder die NSU-Morde befürwortet haben. Sie sollen auch zu Gewalttaten gegen Flüchtlinge und Politiker aufgestachelt haben. Gegen die Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten und Volksverhetzung ermittelt. Die Ermittlungen gegen die Verdächtigen aus Hanau, Frankfurt, Fulda, Kassel, dem Main-Taunus, dem Vogelsbergkreis und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf sind laut ZIT durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der hessischen Meldestelle Hessen gegen Hetze begonnen worden. Am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter des Flugzeugabfertigers Visag in den Hungerstreik getreten. Sie protestieren damit gegen ihre Entlassung. Roman Warschauer. Zunächst einmal bis Freitagnacht wollen die 5 Männer im Terminal 1 ohne Essen und Trinken auf ihre Situation aufmerksam machen. Sie hoffen dadurch, das Unternehmen zu Gesprächen und Zugeständnissen zu bewegen. Der Dienstleister Visag hatte im Dezember rund 230 der insgesamt mehr als 800 Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen gekündigt. Die Betroffenen weisen unter anderem auf das Instrument der Kurzarbeit hin. Visag rechnet aber auch längerfristig mit weniger Flugverkehr. Dort, wo es keine positive Zukunftsprognose gebe, heißt es vom Unternehmen, helfe die Kurzarbeit nicht weiter. Die Polizei hat schon wieder einen volltrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Er hatte beim Atemalkoholtest mehr als 3,3 Promille. Der Mann war gestern Abend auf der A5 in Höhe Butzbach anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Autobahnpolizei zog ihn dann bei Obermörlen aus dem Verkehr. Erst gestern Morgen war auf der A7 bei Malsfeld ein volltrunkener Lastwagenfahrer angehalten worden. Bei ihm wurden 4,7 Promille gemessen. Das waren die Nachrichten. Die Verkehrslage. Vorsicht bitte auf der B417 Wiesbaden Richtung Dietz. Zwischen dem Abzweig nach Orlen und dem Abzweig nach Ehrenbach liegt ein Eimer auf der Fahrbahn. Und noch eine Meldung für die A5 Heidelberg Richtung Darmstadt. Zwischen Dossenheim und Hirschberg 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Der Verkehr wird über die Standspur geleitet. Dauert ungefähr eine Viertelstunde länger als sonst auf diesem Streckenabschnitt. Allen unterwegs gute und sichere Fahrt. Das Wetter für Hessen. Sonnig und warm. Sehr warm, sommerlich sogar, bis 21 Grad. Heute Nacht dann wieder frisch, die Werte gehen runter auf 9 bis 0. Und es gibt Nebel, vor allem in den Tallagen. Morgen dann, wenn sich die Schwaden verzogen haben, nochmal ein sonniger, warmer Tag mit Werten bis 20 Grad. Und am Freitag erst freundlich, dann wolkig mit etwas Regen und Temperaturen nur noch bis maximal 14 Grad. Hier ist HR1 mit Marion Kucheni. Ja, liebe Mitfrauen, wir wappnen uns schon mal für den großen Frauenversteher in Gestalt von Stefan Bauer. Der kommt über uns nach James Blunt, Chicago und Michael Jackson. Ich freue mich. Einfach gute Musik. HR1, genau meins. Jump on, get on me, all right. Again. Einfach gute Musik. Einfach gute Musik. HR1, genau meins. Da ist er wieder. HR1. Bauer, das bin ich übrigens, versteht Frau. Meistens zumindest. Als treuer HR1-Hörer wissen Sie ja inzwischen, meine Frau ist bei uns der Boss. Also bildlich gesprochen, ich habe zwar die Hosen an, aber sie sucht sie für mich aus. Aber das ist mittlerweile in fast allen Mann-Frau-Beziehungen so.